11 Der neue Aufschwung von Gnome et Rhône in der Zwischenkriegszeit. Als Leiter von Gnome et Rhône begann Paul-Louis Weiler damit, das Unternehmen neu zu organisieren und die Ersatzproduktionen auf Motorräder zu beschränken. Darüber hinaus kaufte er von der britischen Firma Bristol die Lizenz für die Jupiter-Motoren, Sternmotoren mit feststehenden Zylindern. Betrachten Sie den Motor, der vor Ihnen ausgestellt ist. Von nun an bewegen sich die Zylinder nicht mehr. Stattdessen dreht sich die Kurbelwelle im Zentrum und treibt den an ihrem Ende montierten Propeller an. Die Ereignisse rund um die Zulassung des Jupiter-Motors in Frankreich. Paul-Louis Weiler kaufte die Lizenz des Jupiter unter der Bedingung, dass er sie an alle Länder der Welt weiterverkaufen dürfte, mit Ausnahme der Mitglieder des Commonwealths. Dieser Motor bestand die vom französischen Staat vorgeschriebene Ausdauerprüfung nicht. Um die 50 Stunden Zulassung zu erhalten, verringerten die Ingenieure von Gnome et Rhône den Durchmesser der Kurbelwelle und änderten ihre Steifigkeit sowie ihre Drehgeschwindigkeit. Theoretisch dürften sie jedoch die geometrischen Eigenschaften des Motors nicht verändern. Bei der Umrechnung der britischen Maßeinheiten in metrische Einheiten wendeten sie jedoch einen für sie passenden Koeffizienten an und konnten so das gewünschte Ziel erreichen. Die Zulassung des Motors wurde 1922 erteilt. Diese neue Version des Jupiter wurde ein großer kommerzieller Erfolg, schon bald arbeiteten die Fabriken wieder mit voller Auslastung. Die Briten waren darüber sehr verärgert, weshalb Bristol eine Klage gegen Gnome et Rhône einreichte, die bis 1940 andauerte. Links vom Jupiter befindet sich der Titanmotor, dessen Lizenz Paul-Louis Weiler ebenfalls von Bristol erwarb.